Und auch Ayub, als er zu seinem Herrn rief: Mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch du bist der Barmherzigste der Barmherzigen.